Wir haben schon für eine Menge weniger wen umgebracht. Charlie, du bist immer eine Nummer besser. Deswegen lebe ich noch. Als ich das Blut heraustropfen sah, dachte ich, es ist nicht wahr. Es kam mir so ungeschickt vor. Graue, zerspringende Bilder hinter den Sätzen. Die Sätze abgebrochen. Lauerndes Gewebe nach noch mehr Schmerz. Mehr Tod. Kübelweise. Wir bedienen sie gut. In der Luft mitten im Fallen sah der Körper ruhig aus. Er fiel schnell an den Glaswänden des grünlichen Gebäudes entlang, früh am Nachmittag in der hellen Leere, 3.20 Uhr, an einem langen Geleefaden aufgehängt, der sich schnell auseinanderzog. Sieht hübsch aus von hier oben. Wirf's hier raus. Charlie, du bist immer eine Nummer besser. Deswegen lebe ich noch. Du kennst sie wohl alle. Die kennt man nie alle. Ich trete dir in die Eier. Haben sie das Auge ausgedrückt? Ich kann nichts mehr hören. Da liegt eine abgehackte Hand. Du bist ein verbogenes Arschloch. Ich sehe aus. Mutter, wo bist du? Der Morgen zitterte grau auf den Fensterscheiben des Bürogebäudes, die leicht unter dem beständig vorüberrollenden Verkehr vibrierten. Als ich das Blut heraustropfen sah, dachte ich, es ist nicht wahr. Es kam mir so ungeschickt vor. Wir bedienen sie gut. Die Kugel blieb im Schädel stecken. Als nächstes hörte ich jemanden schreien. Er ist tot. Was sollen wir machen? Ich wurde ohnmächtig. Sie legten mich auf eine Straße in der Nähe des Flusses und feuerten 6 Schüsse in die Luft. Sie entfernten sich in der Hoffnung, dass die Polizei es für einen Bandenmord ansehen würde. Als sie eine Stunde später an der Stelle wieder vorbeikamen, lag ich noch immer auf der Straße. Schließlich merkten sie, dass ich noch atmete und brachten mich zu einem Arzt, der in der Gegend wohnte. Ich kam im Behandlungszimmer des Arztes wieder zu mir. Trink das. Ich trat schnell beiseite. In einem grauen Zittern, das auf den Fensterscheiben des Bürohauses durch den ständig vorbeirollenden Verkehr draußen hervorgerufen wurde, sah ich den Morgen. Ich zog die Tür hinter mir zu. Sie ließ sich aber nur bis zu einem gewissen Grad zuziehen. Zwischen Tür und Türrahmen war der Arm eingeklemmt. Herr Cohen, möchten Sie von früheren Anschlägen auf Ihr Leben erzählen? Nein. Sie ziehen es vor, lieber nicht davon zu sprechen? Es hat schon früher Angriffe gegeben, nicht wahr? Ich weiß nichts davon. Ich möchte wissen, das Auto, in dem Sie eines Nachts waren, wurde von Kugeln getroffen? Ich weiß nichts davon. Sie wissen nichts davon? Ja, ich bin nicht sicher, ob es so war oder nicht. Sie haben doch sicher davon gehört. Ja, es wurde davon gesprochen, ja. Haben Sie die geringste Idee, wer den Schuss an jenem Abend abgab? Ich habe keine Ahnung. Haben Sie Leute vom Tatort fliehen sehen, als die Schüsse abgefeuert waren? Ich habe nichts gesehen. Charlie, du bist immer eine Nummer besser. Deswegen lebe ich noch. Erinnere dich an Bert Schulz. Also Fleckenheim. Das schlechteste Bier, das hier zu kriegen war, ein Dick ins Geschäft durch einen billigen Trick. Ließ den Kerl heranschaffen, schlug ihn zu Krüppel. Wir sind auf die Straße war, schmierten sie eiter ein Stück Gase und drückten es ihm fest auf die Augen. Der Mann erblindet. Landen es Wirklichkeit sehen lernen. Ein finsterer Land. Erheiterte. Er wischt den Schlüssel auf der Toilette. Ein anderes Stück Wirklichkeit. Erstickte daran. Wenn ich Arthur Fleckenheimer geblieben wäre, hätte man nie von mir gehört. Wenn ich Arthur Fleckenheimer geblieben wäre. Wenn ich Arthur Fleckenheimer... Du erinnerst dich, erinnere mich nicht. Wir wissen das, Buddy. Wir wissen mein Name ist nicht Buddy. Was sagt er? Weiß ich nicht, Buddy. Schlauer Junge. Nein, ganz schlau. Hier gibt's nur schlaue Jungen. Und ein bisschen Blut, das dich nervös macht. Seine Augen sind... Ein bisschen schief, was? Noch nicht ganz tot, hä? Wovon redet ihr? Augen. Bisschen schief, was? Verlor die Kontrolle, was? Ein Auge flog einfach raus. War weg. Du sagst es. Gegen die Wand. Die sich blau färbte. Hast du es gesehen? Ich habe es mitgekriegt. Lief einfach außen, verschmierte die Wand. Und das andere flog weg wie eine Fliege. Einfach. Raus. Und kann nicht mehr sehen. Höre euch nicht mehr. Einfach dunkel. Und du erinnerst dich? Grüner Gamma. 8 Wände. Schneide dich in einen der beiden Metallstühle. Und atmest farblosen Todesdampf. Erinnere mich nicht. Schon zu lange her. Du erinnerst dich an Bert Schulz? Arthur Fleckenheimer. Nannten ihn auch den Holländer. Fetthand Karl. Sie nannten mich Fetthand Karl. Ich schmierte ihnen das Fett aufs Brot zurück, bis sie dran erstickten. sah mir es von draußen an, wie sie blau anliefen. Ich klopfte mir auf die Schenkel, sie konnten es schon nicht mehr hören. Wir geben Ihnen Wirklichkeit, so viel Sie verlangen. Stoffgase. Und die Gase auf die Augen gedrückt. Wir banden dir den Spielautomaten auf den Rücken und warfen dich aus dem Fenster. Du zersprangst wie ein Spielautomat. In der hellen Leere nachmittags an der gläsernen Front des Gebäudes. Du warst der Spielautomat, der aus dem Fenster geworfen wurde. Also machte ich das Beerdigungsunternehmen auf. Charlie, du bist immer eine Nummer besser. Deswegen lebe ich noch. Also machte er das Beerdigungsunternehmen auf. Sie banden mir den Spielautomaten auf den Rücken. Der Morgen zitterte grau auf den gleichmäßig unter dem Geräusch endlos vorüberrollender Wagen vibrierenden Fenstern des Bürogebäudes. Sie warf mich aus dem Fenster. Ich zersprang wie der Spielautomat in leuchtenden, blauen, grünen Farben im leeren Morgenlicht. Die kranke Erinnerung an den überflüssigen Traum von gestern. Ein Schlag auf die Hoden. Sahnebonbon. At the beach when love was new, it well could be. Als ich 7 Jahre war, nannte man mich Tabby. Tabby? Ich aß gern Zitronen mit reichlich Salz drauf. Ich liebte alles Saure. Wenn wir zu Hause Gurken hatten, trank ich den Saft. Ich sammelte Alteisen Verscheuertes. In den Zaun eines Kohlenlagers machte ich ein Loch und traf ein Stück Kohlen ab, die ich an Neger verkaufte. Meine farbigen Freunde nannten mich Sahnebonbon. Sahnebonbon. Die Schule hatte ihren eigenen Tischler. Er schien nur darauf zu warten, mir einen Groschen schenken zu können. Tabby, Sahnebonbon. Willst du den Groschen? Ich möchte dir einen Groschen schenken, Tabby. Hörst du? Ich habe den Groschen nicht bei mir. Komm mit, ich gehe mit dir drin und zeig dir was Schönes. Sein Ding sah aus wie ein alter Gummischlauch. Mir war zum Kotzen. Einen Groschen. Sahnebonbon. Das Schmerzmuster gestern. Joe Fischetti kam herein. Er fragte ganz unbefangen. Wie geht's, Ben? Es geht ihm gut. Komm rauf, ich muss dir was erzählen. Kaum waren wir in meinem Schlafzimmer, zog er sich aus. Zieh dich aus. Bist du verrückt? Hast du einen Vogel? Mach, dass du verschwindest. Jeden Augenblick kann Ben zurückkommen. Das weiß ich. Wir werden ihn im Bett erwarten. Ich will, dass er hereinkommt und sieht, wie gut wir zwei miteinander vögeln. Wenn Ben das sieht, gibt's einen Toten. Ja, ja. Vielleicht gibt's sogar 3 Tote. Sahnebonbon. Tippi, nimm den Grosch. Immer rein in die Fresse. Ich war die gottverfluchte beste Unterlage im Land. Ja, ja. Vielleicht gibt's sogar 3 Tote. Wie ein alter Gummischlauch. Ein Spielautomat in leuchtenden Farben. Grüße an Ben. Sie nannten ihn Baxi. Sahnebonbon. Schmerzmuster von gestern. Ständig in den Hosentaschen. Da sprang wie ein leuchtender Spielautomat quer durch den Morgen. In dem weichen, röchelnden Morgenlicht zitternd auf den Fensterscheiben des Bürogebäudes der amerikanische Spielautomat, splitternd in grünen, blauen Farben. Du erinnerst dich gut. Schläge auf die Hoden. Quer durch den Morgen die leuchtende Erinnerung aus dem zersplitternden Spielautomat, blau-grün abgerissenen Kopfes durch einen Gewehrschuss aus nächster Nähe. Ich erinnere mich nicht. Zu der Zeit war ich in Europa. Tippi, komm her. Zu der Zeit war ich in Europa. Tippi, komm her. Ich erinnere mich nicht. Tippi, komm her. Zu der Zeit war ich in Europa. Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht. Spuck's aus, Junge, spuck's aus. Tippi, komm her. Buchstabier es. Ich erinnere mich nicht. In Europa. Schläge auf die Hoden! In Europa? Du schießt ihm in den Bein. Er sitzt immer seitdem im Rollstuhl. Kann sich nicht mehr erinnern. Schlauer Junge. Hier gibt's nichts außer schlaue Jungs. Sitzt den ganzen Tag im Rollstuhl rum. Also machte er das Beerdigungsunternehmen auf. Das Geschäft ergab sich ganz zufällig. Ich war mit dem Ankleiden noch nicht ganz fertig, als der Page mir ein herrliches Orchideenarrangement überbrachte. Erinnern Sie sich nicht? Also aktivieren wir Ihre Wirklichkeit. Du meinst den Rollstuhl? Schüsse in den Beinen. Den Rollstuhl, die verrückt den Bürgersteig herunterrollen. In den langsamen Morgen kreischen. Ohne Erinnerung. An einem September. Leer. Eine Dose. Leck das auf! Ich drehte mich um. Wie eine Dose. Nein. Sie hat Nein gesagt. Wirf sie aus dem Fenster. Charlie, du bist immer eine Nummer besser. Wirf sie aus dem Fenster. Aber Charlie, das wird dir wehtun. Wirf sie aus dem Fenster. Schreiben Sie mir Ihre Telefonnummer auf. Ich schreibe nie etwas auf. Schreiben Sie mir Ihre Telefonnummer auf. Ich schreibe nie etwas auf. Ich bin ein Grundstücksmakler, der sich zur Ruhe gesetzt hat, nichts weiter. Ich habe einen gut besuchten Ballsalon um die Ecke. Ich bin der Friseur, Sie verstehen nicht irgendein Friseur, ich bin der Friseur. Das Beerdigungsunternehmen ging gut, die Kunden waren zufrieden. Er stickte am Farbband. Ihm fehlte die Krempermut. Leck das auf! Sie hat Nein gesagt. Ohne Erinnerung. Das lautlose Kreischen im leeren Rollstuhl morgens die Straße hinunter. Also machte ich das Beerdigungsunternehmen auf. Nannten ihn Fettlandgraf. Dieser Geschäftskollege schmierte ihnen das Fett aufs Brot zurück. Die Kunden waren zufrieden. Keine Frage. Keine Frage. Grundstücksmarkt. Um die Ecke. Gut besucht. Wie ist Ihre Telefonnummer? Schreibe nie etwas auf, Sir. Sie hören von mir. Ja, Sir. Warum nennen Sie mich immer zu Sir? Aus Höflichkeit, Sir. Sie hören also von mir. Ja, Sir. Ihre Telefonnummer? Schreibe nie etwas auf, Sir. Ja, Sir. Bring die Nachbarn dazu, dass sie dich mögen. Gib dich nicht mit den Schwachen und Schwätzern an. Spende für die Pfad, für jede Wohlfahrtsorganisation. Für die Kirche. Egal was für eine Kirche ist Kirche. Sie waren im Kino? Ich war im Kino. Und Sie haben die Schüsse nicht gehört? Ich sagte Ihnen doch schon, ich war im Kino. Ben liebte es, sich mit schönen Sachen zu umgeben. Wissen Sie, dass ich eigenhändig 12 Menschen umgebracht habe? Das Badezimmer war mit rotem Marmor ausgelegt. Nennen Sie mich Siegel. Benjamin Siegel. Als jemand ihn Baxi nannte, weinte er. Meine Haare, verstehst du? Das ist wichtig. Er beschäftigte einen Friseur. Ich habe mir oft gewünscht, als Frau geboren zu sein, weil es doch so viele gute Sachen gibt, mit denen sich Frauen einreiben können. Manchmal zog er sich meine Nachthemden an. Wenn du mich nur einmal eine Ratte nennst, werfe ich dich in eine Müllverbrennungsanlage und du hinterlässt keine Spur. Ah, Gräfin Di Frasso, meine Verehrung. Er liebte alles an mir. Komm, Puppe, raus aus dem Bett und tanz. Neben ihm kam ich mir vor wie ein Schmierlappen. Ich habe Jean Harlow die Hand geküsst. Ich begrüßte Errol Flynn. Dieses kleine Feuer ist nur für uns, sagte er eines Abends in der Bibliothek, wo im offenen Kamin ein kleines Feuer brannte. Fragte mich, ob ein Seil und ein Eispickel im Haus sei. Ich ging in die Küche und sah nach. Harry ging zum Kühlschrank und nahm sich ein Glas Milch. Sie fanden das Seil und den Eispickel? Nein. Also fragte ich die alte Frau. Wo ist das Seil, das wir letzten Sommer am See als Wäscheleine benutzten? Unten im Keller in dem kleinen Koffer. Ich ging nach unten und fand das Seil. Als ich wieder hochkam, fragte ich die alte Frau nach dem Eispickel. Wo ist der Eispickel? In der Vorratskammer. Ich sah in der Vorratskammer nach und fand den Eispickel. Harry sagte freundlich zu der alten Frau. Warum schlafen Sie nicht einfach weiter? Phil trug das Glas Milch in den Wohnraum. Er sagte, wir müssen rausfinden, wie wir den Burschen am besten packen. Er schob einen tiefen Sessel zur einen Seite der Tür, die Rücklehne zum Eingang, sodass jemand, der reinkam, nicht sehen konnte, ob wer drin saß. Du sitzt da drüben, also muss er hier vorbei und ich kann ihn von hinten anfahren. Stell das Radio an. Dann wird er nicht misstrauisch sein. Es war alles sauber in die Reihe gebracht, als eine Viertelstunde darauf Bugsy ankam. Ich hab ihn draußen. Was jetzt? Bring ihn rein. Du kommst zuerst rein. Als sie reinkamen, was geschah? Harry sprang aus dem Sessel, legte den Arm um ihn, würgte ihn. So. Der Mann stand auf und zeigte, wie man jemanden erwürgt. Der Typ fing an zu kreischen. Ich stellte das Radio ein bisschen lauter. Ich nahm das Seil. Harry hält den Typ auf der Couch fest. Bugsy schlägt ihn, um ihn zur Ruhe zu bringen. Ich gebe Harry das eine Ende des Seils und halte das andere. Der Typ wehrt sich. Er drückt den Kopf ins Polster. Also können wir noch nicht die Schlinge anbringen. Bugsy reißt ihm den Kopf hoch und wir bringen die Schlinge an. Wir machen einen Knoten in dem Seil. Bugsy nimmt den Typ an den Füßen. Harry und ich packen ihn am Kopf. Wir legen ihn auf den Boden. Der Typ schlägt und zuckt mit dem Körper. Wir knicken ihn zusammen und ziehen den Kopf runter auf die Brust. Die Knie sind hochgezogen. Wenn er sich bewegt, erwürgt er sich selbst. Eine kleine Blutblase kommt ihm aus dem Mund. Oh, und der schmierige Scheißer versaut den Teppich. Er schob eine Zeitung unter den Kopf. Das ist besser. Das ist schon viel besser. Das Beste ist, wir verbrennen ihn, dann wird ihn keiner mehr erkennen, sagte er zu Bugsy. Er liebte das Gefühl, Seide auf der Haut zu tragen. Der Mistkerl hat mich gebissen. Kriege ich vielleicht eine Entzündung? Kein Mensch wird den Unterschied rauskriegen, wenn du ein Streichholz dran hältst. Auf einem leeren Gelände. Brauchst bloß einen Kanister Benzin. Er brennt runter wie eine alte Matratze. Ich war die gottverfluchte beste Unterlage im Land. Lass den Motor laufen. Ich guckte in die Flammen. Was fühlten Sie? Eine Menge Hitze. Und? Bugsy warf den Körper auf das leere Gelände. Sie nannten mich den Körper. Ich hielt das Streichholz dran und trat zurück. Was wurde dann gesagt? Harry sagte... Was zum Teufel regst du dich auf? Ich war so nah dran, dass ich mich verbrannt habe. Er zeigte auf seine Augenbrauen, die angesenkt waren. Mein Unterbewusstsein lief leer wie eine Gießkanne. Dann? Wir gingen essen. Es waren alle nette Jungs. Ich war einer von ihnen. Wenn es ihnen zu warm wurde, zogen sie die Jacken aus. Also machte ich das Beerdigungsunternehmen auf. Hey Joe, weißt du schon das Neueste? Nein! Vito, komm zurück! Du lässt diese Leute alles alleine kontrollieren? Du hast gesagt, ich solle nichts unternehmen. Ich habe gesagt, dass ich dich beerdigen soll. Sie wandten dir den Spielautomaten auf den Rücken. Du zersprangst wie ein Spielautomat. Ricky! Ricky, kommst du jetzt her? Willst du einen Groschen? Im Morgengrauen kamen wir an, den richtigen Schlüssel in der Tasche. Also, meine Herren, nicht so viel Blitzlicht. Wir wollen doch Frau Hauser Gelegenheit geben, sich ein bisschen einzugewöhnen. Veranlassen Sie, dass Sie damit aufhören. Also bitte kein Blitzlicht mehr. Ich werde Ihnen gleich was an den Kopf werfen. Ich hasse diese Dinger. Also keine Blitzlichtlampen mehr. Sehen Sie, Frau Hauser, die meisten Zeugen haben sich ruhig fotografieren lassen. Wenn sie dann mit ihrer Aussage begannen, wurde nicht mehr geblitzt. Zurück in der Gegenwart. Alter auf die Augen geschmiert, zum Krüppel geschlagen. Das verborgene Arschloch in die Kanalisation gesteckt. Arbeit für die städtische Müllabfuhr. Nennen es Gegenwart. Zu Bildern zerkleinert. Schüsse auf den leeren Rollstuhl. Leute kreischend die ganze leere Straße hinunter. Nach der Gesundheitspolizei. Und kreiselndes gelbes Licht. Giliert in der Morgendämmerung. Tot über der breiten gläsernen Front des Bürogebäudes. Farblosen Atem aus dem geöffneten Koffer. Charlie, du bist immer eine Nummer besser. Deswegen lebe ich noch. Spuck's aus, Junge, spuck's aus! Donnerstag. Ging nachmittags zum Tanzen. Ging nachts zum Tanzen. Dann in ein Kabarett, nahm einige Mädchen mit nach Haus. Freitag. Ging in ein Restaurant und verbrachte den ganzen Tag mit Freda Horner. Sah mir ein paar Zuchttauben an. Sonnabend. Traf früh am Abend im Restaurant ein paar Freunde und war mit ihnen bis 5 Uhr morgens zusammen. Sonntag. Ging zu einem Tanz in einem Restaurant. Schlief bis gegen 3 Uhr nachmittags. Abend. Und bei Nacht zu einem anderen. Ging nachmittags zum Tanzen und nachts in ein anderes Tanzlokal. Traf ein paar Freunde und unterhielt mich mit ihnen. Dann ging ich in ein Kabarett und blieb dort fast die ganze Nacht. Bevor er stirbt, wird er über den Teppich in die äußerste Ecke des Zimmers kriechen. Du hast es schon 100 Mal gesehen. Es ist jedes Mal das erste Mal für dich. Er wird hinter dem Schreibtisch sitzen und aufstehen, sobald du ins Zimmer kommst. Er ist nur noch müde. Oh, Johnny, ich liebe deine Reflexe. Ich kann mir nicht helfen. Girls erinnern mich immer an Haare im Ausguss. Aber Charlie, du tust dir weh. Klotz raus, was rauszuklotzen ist! Wir haben schon für eine Menge weniger Wehen umgelegt. Haben Sie schon einmal Fische gesehen? Ich meine, wie die an der Oberfläche hängen und nach Luft schnappen? Ich weiß nicht, Charlie. So hängst du an der Oberfläche eines grünen Scheins. Du hängst an der Oberfläche eines grünen Geldscheins und schnappst nach Luft, Junge. Charlie, du bist immer eine Nummer besser. Also klotzt du raus, was rauszuklotzen ist! Deswegen lebe ich noch. Das ist das Bild. Du kennst es. Charlie, sie hat Nein gesagt. 10.000? Wirf's hier raus. Eine 1 mit 4 Nullen? Schöne Aussicht von hier oben. Wirf's hier raus. 10.000. Wirf's hier raus aus dem Fenster. Eine 1 mit 4 Nullen. Sieht von hier oben hübsch aus. Eine 1 mit 4 Nullen und dann kannst du dir einen Sonnenaufgang leisten. Ich rate Ihnen, das alles hier zu vergessen. Sie erinnert sich nicht, Charlie. Sie erinnert sich an nichts. Hast du das gehört? Wenn Sie nicht Ihre Bekanntschaft mit dem toten Johnny erneuern wollen, rate ich Ihnen, das alles hier zu vergessen. Sahnebonbon, Sahnebonbon. Willst du einen Groschen? Ich verscheuerte die Kohlen an die Neger. Ich machte ein Loch in den Zaun und klaute Kohlen. Tabby, willst du einen Groschen? Vielleicht 20.000? Ich führe keine Bücher. In den letzten Jahren haben Sie beträchtliche Summen vereinnahmt. Ich bin nicht sicher, ob es so war oder nicht. Sie scheinen Ihre geschäftlichen Interessen mit großem Geschick. Nachmittags sah ich mir ein paar zu. Nachmittags zum Tanzen. Ging nachts zum Tanzen. Er hatte ein rotes Badezimmer. Also meine Haare sind über wichtig. Etwas diskutieren gehört. Wer schlief den ganzen Tag? Und das waren nicht Sie? Ich war in Mexiko. Es hat als schon ich über die Grenze kam, meinte einer von der Grenzpolizei. Meine Verehrung, Gräfin die Frasso. Sehen ja, wo ich durch bin. Einen Kumpel lernt man natürlich den nächsten kennen. Dann ging ich in ein anderes Tanzlokal, wo ich bis ungefähr um 5 Uhr morgens blieb. Ging nachmittags zum Tanzen, ging abends zum Tanzen. Ich werf dich in der Müllverbrennungsanlage. Nach einer Stunde, was geschah dann? Hätte man nie. Ich hab keine Ahnung. Jemand sagte, die Ratte ist gerade rausgekommen. Am Nachmittag sah ich mir zu Hause. Er kannte Green Harlow. Sie setzen immer noch auf Pferde? Dann feuerten sie 6 Schüsse ab. Also gewöhnlich gehe ich abends gegen 22 Uhr zu Bett. Ich kam. Ich bin ein Grundstücksmakler, der sich früh zur Ruhe gesetzt hat. Und was haben Sie geantwortet? Ich war noch nicht mit dem Anziehen fertig, als der Page mir ein Bouquet Blumen überbrachte. Eine Menge Hitze, verstehst du? Dann ging ich zum Tanzen. Sobald die Sterblichkeitsziffer sank, gab es Ärger. Also machte ich das Beerdigungsunternehmen auf. Jeder weiß, dass Albert ein Verrückter ist. Bei ihm heißt es immer nur... Mach ihn fertig, komm. Du machst ein Foto. In der Kamera ist kein Film eingelegt. Ich drehte mich um. Leer wie eine Gießkanne. Mein Unterbewusstsein gelierte im Morgenlicht. Runtergebrannt wie eine alte Matratze. Ich suchte mir den Namen aus dem Papierkorb. In die Fresse, immer in die Fresse. Sie spritzten mir Massagecreme ein und tasteten die hohlen und eingefallenen Stellen ab, die wieder mit einer Injektion aufgefüllt wurden. Da mein Mund geschwollen war, wurde ein Stück Gewebe aus dem Innenrand der Lippen geschnitten. Anschließend wurde der Mund mit einer Nadel zugenäht. Die Augen wurden mit fleischfarbenen Deckeln und Augenzement geschlossen. Dann wurde ich gewaschen. Sie zogen mir die praktischen Grabschuhe an, lieferbar in Lackleder oder Boxkalf, braun- oder Ochsenblutfarben, mit Spitzen- oder Keilferse, weich gepolsterter Sohle und einem bequemen Slipperkomfort. Sie legten mich in den Vierfarbensarg auf den gefälteten scharlachroten Samt. Zu der Zeit war ich in Europa. Hey, was ist los? Fertig machen wollen, dass du weniger bist als ein Fliegenfänger. An die Wand geschissen und verrückt. Ja, auf mit dem Gequatsche, das reicht für 10 Jahre. Ich schlug immer weiter meinen Kopf gegen die Wand der Zelle. Der Käfig macht dich verrückt. Einen Augenblick lang stehst du unbeweglich da. Du lässt die Zigarette fallen und trittst sie auf den Boden aus. Manche wimmern, manche zucken mit der Achsel. Jemand schreit. Soll das ein Witz sein? Was gibt's Neues? Willkommen, Kinder! Hier bin ich, Baby Blue! Ein Hörrohr wird an dir angebracht. Es war eher wie im Kino, wenn man einer spannenden Szene zusieht, die immer schneller abläuft. Nur unklar hast du gespürt, dass es mit diesem letzten Augenblick enden müsse. Jetzt, da du physisch stillgelegt bist, kommt es zu einem grellen Umschwung. Du atmest die tödlichen Dämpfe ein. Farblose Schleier aus dem geöffneten Koffer, den du einmal irgendwo in einem Hotelzimmer auf dem Bett hast stehen sehen. Der Kopf tut dir weh mit diesem Bild, während es immer dunkler um dich wird. Du atmest aus. Ja, ich werde euch alle in den Arsch kriegen. Zusammengeschlagen, dass du das Gesicht für den Arsch hältst, ist nur noch aus. Zu Zwischen Tür und Türrahmen war der Arm eingeklemmt. In deine Richtung. Hat ist was rausgekommen, musste nur wissen, welcher Knopf gedrückt werden muss. Hält jeder für ein Spiel. Glaubt nur an seine Wirklichkeit. Zeit austauschbar. Eine Menge Hitze gibt es hier. Auf Bewährung freigelassen. Danke, Herr Direktor. Wer ist hier der Direktor in diesem kaputten Scheißhaus Wirklichkeit? Zersprang in leuchtenden blaugrünen Farben. Du bist nur noch tot. Ausgebreitet über der breiten Fensterfront am Morgen. Merk es dir gut. Zuerst glaubst du zu platzen und dann kein Wort. Im Morgengrauen zersprungen wie ein kranker Spielautomat. Merk es dir gut. Zuerst glaubst du zu platzen und dann kein Wort. Hey, was ist los? Wo willst du hin? Den Spielautomat nachsehen. Hast du die Nummer? Ihre Telefonnummer? Schreibe nie etwas auf. Wir kamen im Morgengrauen in der Stadt an und ließen uns zu dem Beerdigungsunternehmen fahren. Die Fahrstuhltür schloss sich fast geräuschlos. Du spuckst Blut. Das Geräusch der Hochbahn quer durch das Gedächtnis gelegt, frühmorgens in der Erinnerung. Schon tot. Er tritt in die Eier. Ein violettes Aufleuchten. Nummer irgendetwas. Flugpläne in der Tat. Die richtige Nummer im Kopf. Zum Krüppeln geschlagen. Erstickte da einen passenden Schlüssel in der Tasche. Farbloser Dunst. Heißt nicht, Buddy. Ganz schlauer Junge. Kann nicht mehr, ja. Der finstere Lappen. Kam zu mir in dem weißgekachelten Raum mit dem geschwollenen Gesicht des Doktors über mir. Sie wollen ihn wohl umbringen, was? Das hier ist ein Krankenhaus und kein Puff. Was zu trinken? Trink das. Ich bin nur ein Grundstücksmakler, der sich zur Ruhe gesetzt hat. Stehe morgens auf und schalte das Fernsehen an. Ich habe einen Freund besucht, der handelt mit Autos. Sie verstehen, ich bin Friseur, ich kümmere mich nur um meine Kunden. Mein Beerdigungsunternehmen stellt jeden zufrieden. Keine Fragen, keine Klagen. Sie wünschen Blumen. Gehen Sie doch ins Blumengeschäft. Was wollen Sie? Was wollen Sie? Sie umbringen. Farbloser Dampf aus dem geöffneten Koffer auf dem Bett in einer Pension. Schüsse in die Beine. Immer hast du daran gedacht. Jetzt geschieht es nie wieder. Geronnen in einer kleinen Blutblase Zeit. Als ob dein Mund ausgetrocknet sei. Die leere Vorstellung eines Körpers in einem Büro. Im Raum geschlossen. Schildchen auf der Tür mit der Aufschrift privat. Denkst nicht mehr daran. Klang verlor sich hinter Seitenstraßen. Explodierende Kippen. Jetzt nicht mehr. Die Musikbox floss aus. Im Körper verschmolzen zu dem alten Schmerzmuster. Gestern. Leer wie eine Gießkanne. Geliertes Unterbewusstsein, krank in den grauen Morgen gesprungen, über den Fensterscheiben des Bürohauses, ausgebreitet in ständigen Vibrieren, rasch vorübergleitender Wagen und weg. Brennende Körper in der Luft. Der Geruch verbrannten Fetts und Haare langgezogen, zu dem schleimigen Bild einer Stimme aufgeweicht, in Angst ohne Schrei. Farbloser Dunst erblindeten Lächelns aus der Zeitung von morgen, über einer Tasse Kaffee und Kippen. Fahrstühle gleiten geräuschlos hoch. In die Distanz eingebrochen das Knäuel Gelächter und Zeichnungen von tätowierten Körpern mit bunten Krawatten, aus dem Seitenfenster blaugrün leuchtender Wagen, in der Ferne verschwunden. Der Hochbahn quer durch das Gedächtnis gelegt, frühmorgens in der Erinnerung. Schon tot. Er tritt in die Eier. Ein violettes Aufleuchten. Nummer irgendetwas. Flugpläne in der Tasche. Die richtige Nummer im Kopf. Ich sah in den Kühlschrank und verspürte nicht einmal Schmerz. Was blieb, gewöhnlich genug, um weiterzumachen an einem grauen Morgen außer dem Geräusch der Uhr. Praktisch schon tot und immer gewünscht, dass die Zeit zusammenschrumpfte zu diesem kleinen Bild eines angerissenen Streichholzes in der Hand, aufgeflammt, mit dem Rasiermesser offen im Ausguss. Das Nervensystem stillgelegt. Erstickte da einen passenden Schlüssel in der Tasche. Farbloser Dunst. Heißt nicht, Buddy. Ganz schlauer Junge. Kann nicht mehr, ja. Der Finsterheit lang. Ich habe den Brief geschrieben, langsam im Traum zerstückelter Straßen, krank, bis auf das fremde Zahnfleisch im Aschenbecher, schließlich erstickt. Jetzt siehst du den leeren Rollstuhl, die Allee in dem glasigen Licht frühmorgens kreischend zusammengeschlagen zu dem schmerzlosen Punkt 10.20 Uhr weiter und weiter rollen. Ein wenig trockener Staub wirbelt auf vor den roten Backsteinhäusern hinter den Bäumen. Kam zu mir in dem weißgekachelten Raum mit dem geschwollenen Gesicht des Doktors über mir. Sie wollen ihn wohl umbringen, was? Das hier ist ein Krankenhaus und kein Puff. Was zu trinken? Trink das. Was ist los? Was gibt's Neues? Wer ist hier der Direktor in diesem kaputten Scheißhaus Wirklichkeit Tag und Nacht? Genug für 10 Jahre geredet. Wie spät ist es? Cool. Cool. Sie nannten mich den Körper. Sie nannten mich den Körper. Oh, hörst du? Oh, schnell, hörst du? Verbrenne, weit weg, so, wo? Oh. Hilfe! Hilfe! Hörst du, hilf mir doch! Du brennst! Hilfe! Schnell! Streich uns! Spritze! Ins Gesicht! Arte, na, ich so was zu. Sie wollen ihn wohl umbringen, was? Das hier ist ein Krankenhaus und kein Puff. Blumen? Blumen? Wenn du keinem Menschen traust, kann dich keiner bescheißen. Meine Augenbrauen angesenkt. Blumen. Es ist nicht der erste Schuss, der zählt. Verfluch nochmal, ich bin hierher geschickt worden, um vergast zu werden. Aber nicht, um das Scheißhaus zu reparieren. Wenn ich Arthur Fleckenheimer geblieben wäre. Heißen Sie ihn mächtig ein. Kohlengeklaut. Ich zurück, bis Sie daran erstickt. In diesen schwierigen Lappen in die Wirklichkeit. Wer ist hier der Direktor des öffentlichen Mix mir einen Drink in der Farbe meiner Augen. Ein verwaschener Traum, der Mann im Aufzug. Heiland machen wir Ausschlag. Seit sie mich kennt, kann sie nur noch in Seide furzen. Das Armband warf ich ins Klo. Debbie, bis zum Morgen. Durch die Halo hindurch, Errol Flynn die Hand geküsst. Soeben durch den Hinterausgang entkommen. Nicht schwanger. Seit Monaten schon nicht mehr gevögelt. Los, bezahl! Kalt wie die Pest. Ich drehte mich um. Und keiner mehr da. Was? Was, hier soll ich sterben? In diesem Dreck? Blut, hier? In dem dreckigen, stinkenden Blut? Mit dem blauen Ausschlag an den Beinen? In dem Hemd? Zerrissen diesem Körper sterben? Was? Hier, in der Ecke? Nichts. Nichts, alles falsch, falsch. Falsch. Gar nicht da. Nicht hier. In dieser Ecke. Brauch anderen Platz. Los, macht schon. Hey, hier. Besseren Platz, verstanden? Hier nicht, hier nicht. Mit diesem Blut auf dieser Matratze in der Ecke. Abgebrannt, alles versaut. Der ganze Anzug. Versteht ihr? Ihr. Sterben in diesen Schuhen? Seid ihr verrückt? Was ist los? Was ist los? Platz! Besseren Stil. Was? Was los? Sucht eine andere Ecke. Einen anderen Teppich. Ich brauch Platz. Ich brauch einen anderen. Klar, einen schöneren. Also. Richtiger Schlüssel. Mit dieser Naht. Geplatzt. Sterben, Auge raus. Hier nicht. Stinkt so viel in diesem Loch, diesem Parkplatz, diesem Zahnfleisch. Wo denkt ihr hin? In welche Richtung? Kotze überall, Kotze, alles. Scheißloch! Hier! Hier, Willi! Alte Ratte! Hier! Hier, leerer Parkplatz, Europa, im Zug, erster Klasse. Der Körper im Fallen, mitten in der Luft, leicht an der breiten gläsernen Front des Gebäudes entlang, hell und leer, nachmittags 3.10 Uhr, an dem langen Geleefaden, der sich erstaunlich schnell auseinanderzog. Den Spielautomaten auf dem Rücken gebunden. Zersprungen in der hellen Leere 10.20 Uhr in leuchtenden Farben Grün und Blau des amerikanischen Spielautomats. Wie ein Schrei. Und aus. Auf der Schwelle von Rolf-Dieter Brinkmann. Mit Kurt Lieck, Ulf Becker, Ursula Langrock, Alf Marholm, Josef Meinerzhagen, Klaus-Dieter Pittrich, Klaus Wirbitzki, Adolf Furler, Alvin Joachim Meyer, Hermann Schomberg, Matthias Ponier, Iris Gallasch, Rudolf Keller-Kleinfeld, Brigitte Leban, Günther Guben, Wolfgang Forrester, Carla Neisel, Günter Krotki, Raul Wolfgang Schnell, Hans-Joachim Herwald, Vadim Glowner, Hans-Joachim Krietsch, Jacques Lipschitz, Arnold Marquis, Alois Gag, Jaromir Borek, Oswald Fuchs, Frank Barowski, Wolf Schlamminger, Arno Görke, Eva Gag, Elvira Koch und Ulla Knauer. Regie: Raul Wolfgang Schnell. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 1971.